Ihr saht den weisen Salomo, ihr wisst, was aus ihm wurd. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomo. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht die schöne Kleopatra, ihr wisst, was aus ihr wurd. Zwei Kaiser fielen ihr zum Raub, da hat sie sich zu Tod gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie schön und groß war Babylon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Schönheit hatte sie so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurd. Der saß wie ein Gott auf nem Altar und wurde ermordet, wie er fuhrt, und zwar, als er am größten war. Wie schrie der laut, auch du, mein Sohn? Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Und jetzt seht ihr den Herrn Mekis, sein Kopf hängt an dem Haar. Solang er folgte der Vernunft und raubte, was zu rauben war, war er ein Großer seiner Zunft. Dann lief sein Herz mit ihm davon. Und seht, jetzt ist es noch nicht Nacht, da sieht die Welt die Folgen schon. Die Sinnlichkeit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Freitagmorgen, 5 Uhr. Mekki Messer, der abermals zu den Huren gegangen ist, ist abermals von Huren verraten worden. Er wird nunmehr gehängt. Die Westminster-Glocken läuten, Konstabler bringen Mekis gefesselt in den Kerker. Hier herein mit ihm. Die Westminster-Glocken läuten schon das erste Mal. Stellen Sie sich anständig hin, ich will nicht wissen, wovon Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, Sie schämen sich. Wenn die Glocken vom Westminster zum dritten Mal läuten, und das wird um 6 Uhr sein, müssen wir ihn gehängt haben. Bereitet alles vor. Sämtliche Straßen sind schon seit einer Viertelstunde so voll von allen Schichten der Bevölkerung, dass man überhaupt nicht mehr durchkommen kann. Merkwürdig. Wussten Sie es denn schon? Wenn es so weitergeht, weiß es in einer Viertelstunde ganz London. Dann werden die Leute alle hierher kommen und die Königin wird durch die leeren Straßen fahren müssen. Darum müssen wir eben Dampf dahinter setzen. Wenn wir um 6 Uhr fertig sind, können die Leute noch bis 7 Uhr zurechtkommen zum Krönungszug. Marsch jetzt! Ihr werdet doch in 10 Minuten das Ding aufstellen können. Aber die Fußklappe funktioniert doch nicht. Es muss gehen. Es hat doch schon zum zweiten Mal geläutet. Das ist ein Saustall. Was ist mit dem Essen? Sind die Spargel weich? Jawohl. Smith, das ist gut, dass Sie mit seinem Essen auf mich gewartet haben. Wir wollen es gleich mit hineinnehmen, wenn wir zu ihm gehen, damit er sieht, was für eine Gesinnung wir gegen ihn haben. Hallo, Mac! Ja, da sind die Spargel. Willst du nicht ein wenig zu dir nehmen? Bemühen Sie sich nicht. Herr Braun. Es gibt andere Leute, die mir die letzten Ehren erweisen. Ach, Mackie, ein ganzes Leben habe ich dir alles von den Augen abgelesen. 3 Jahre in Indien, John war darunter und Jim war dabei. 5 Jahre in London und das ist der Dank. Hier hängt McKees, der keine Laus gekränkt. Ein falscher Freund hat ihn am Bein gekriegt. An einen klafterlangen Strick gehängt, spürt er am Hals, wie schwer sein Hintern wiegt. Mac, wenn du mir so kommst... Wer meine Ehre angreift, greift mich an. Ach, deine Ehre! Ja, meine Ehre. Smith, anfangen. Leute hereinlassen. Entschuldige mich bitte. Man hat uns nicht hereinlassen wollen. Aber ich habe Ihnen gesagt, wenn ihr eure Dreckkübel von Köpfen nicht wegtut, dann werdet ihr die Spelunken Jenny schon kennenlernen. Ich bin sein Schwiegervater. Bitte um Verzeihung. Welcher von den Anwesenden ist Herr McKees? McKees. Das Geschick, Herr McKees, hat es gefügt, dass Sie, ohne dass ich Sie kenne, mein Schwiegersohn sind. Der Umstand, der mich Sie zum ersten Mal sehen lässt, ist ein sehr trauriger. Herr McKees, Sie hatten einst weiße Glacé-Handschuhe, einen Stock mit einem Elfenbeingriff und eine Narbe am Hals und verkehrten im Tintenfischhotel. Übrig geblieben ist Ihre Narbe, welche wohl den geringsten Wert unter Ihren Kennzeichen besaß, und Sie verkehren nur mehr in Käfigen und absehbar bald nirgends mehr. Herr McKees, wer hätte das gedacht, als wir damals vor einer Woche im Tintenfischhotel einen kleinen Step tanzten? Ja, einen kleinen Step. Aber die Geschicke hienieden sind grausam. Wir sind ganz außer uns. Kein Mensch ist zur Krönung gegangen. Alle wollen dich sehen. Mich sehen? Na also los, 6 Uhr. Wir wollen die Leute nicht warten lassen. Meine Damen und Herren, Sie sehen den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Mitbürger, hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Einige von Ihnen sind mir nahe gestanden. Dass Jenny mich angegeben haben soll, erstaunt mich sehr. Es ist ein deutlicher Beweis dafür, dass die Welt sich gleich bleibt. Das Zusammentreffen einiger unglücklicher Umstände hat mich zu Fall gebracht. Gut, ich falle.